Ich wollte Lederjacken und der Street. Ihr wolltet freestylen, ihr wolltet diskutieren. Niemals wie NG sein. Boss Tuning, Bordstein fressen. Boss Tuning, Bordstein fressen. Ich wollte Cash, Fame und Nutten. Ihr wolltet Community, ihr wolltet Backpack. Ich wollte Louis V. Boss Tuning, Bordstein fressen. Boss Tuning, Bordstein fressen. Dreh mein Album lauter auf dem Tuner auf. Scheiß auf dich und deine Hurenmutter auch. Dicke Kette, Cuban Link an meinem Hals. Südberliner, Mann, der King ist Frank White. Rap ist Subwoofer, du bist vom anderen Ufer. Junge, was, Bruder? Du verdammter Loser. Kratzer an meinem Wagen, ich misshandel dich. Alles ist verchromt wie der Hantelgriff. McFit, Jahresbeitrag kostenlos. Dieser Straßenjunge boxt sich aus der Gosse hoch. Ich komm aus Templetown und bring den Gangster-Sound. Straßenkondition, wer hält es am längsten aus? Ich pack den längsten aus, M-A-S-Kulin-Nutte. Bin ich beliebt, weil ich dir vor die Boutique spucke. Ich wusste damals schon, ich laufe diesen Weg alleine. Ohne euch die ganze Szene, Schweine. Ich wollte Lederjacken auf der Street. Ihr wolltet freestylen, ihr wolltet diskutieren. Niemals wie NG sein. Boss, Tuning, Bordstein fressen. Boss Tuning, Bordstein fressen. Ich wollte Cash, Fame und Nutten. Ihr wolltet Community, ihr wolltet Backpack. Ich wollte Louis V. Boss Tuning, Bordstein fressen. Boss Tuning, Bordstein fressen. Hurensohn, Hände weg vom Scheibenwischer. Fick den Strafzettel, Junge, meine Scheibe glitzert. Ich bin auf der Jagd, wenn ich Scheine witter. Du bist zu high, du Wichser, sag mir nicht high, du Wichser. Fahre nachts, der Mond zeigt mir, wo lang es geht. Solange es geht, S-Klasse AMG. Ghetto-Präsident für die Gesellschaft. Zu breites Kreuz, weil ich nicht in den SL pass. Rapper machen Harz, Geld und fühlen sich wie Scarface. Mit reichem Papa, der die Scheine in dein Arsch bläst. Ich bin zu kontrovers, Nutte kommt zu Flares. Billy Wilder Promenade ist mein voller Ernst. Mein Katalog ist die gottverdammte Straßenbibel. Schreib dein Testament, wenn ich auf deine Visage ziele. Ihr Fotzen macht doch frech, du bleibst ein kleiner Keck. Denn die Straße gibt dir keinen Respekt. Ich wollte Lederjacken auf der Street. Ihr wolltet freestylen, ihr wolltet diskutieren. Niemals wie NG sein. Boss Tuning, Bordstein fressen. Boss Tuning, Bordstein fressen. Ich wollte Cash, Fame und Nutten. Ihr wolltet Community, ihr wolltet Backpack. Ich wollte Louis V. Boss Tuning, Bordstein fressen. Boss Tuning, Bordstein fressen. Sag mir nicht hi, du Wichser. Fahre nachts, der Mond zeigt mir, wo lang es geht. Solange es geht, S-Klasse AMG. Ghetto-Präsident für die Gesellschaft. Zu breites Kreuz, weil ich nicht in den SL pass. Rapper machen Harz, Geld und fühlen sich wie Scarface. Mit reichem Papa, der die Scheine in dein Arsch bläst. Ich bin zu kontrovers, Nutte kommt zu Flares. Billy Wilder Promenade ist mein voller Ernst. Mein Katalog ist die gottverdammte Straßenbibel. Schreib dein Testament, wenn ich auf deine Visage ziele. Ihr Fotzen macht doch frech, du bleibst ein kleiner Keck. Denn die Straße gibt dir keinen Respekt. Ich wollte Lederjacken auf der Street. Ihr wolltet freestylen, ihr wolltet diskutieren. Niemals wie NG sein. Boss Tuning, Bordstein fressen. Boss Tuning, Bordstein fressen. Ich wollte Cash, Fame und Nutten. Ihr wolltet Community, ihr wolltet Backpack. Ich wollte Louis V. Boss Tuning, Bordstein fressen.